Tod in der Hand. Durch den Kriegswahn laufen. Um ihn die Kugeln, die seinen Körper zerrissen. Lässt uns nicht los, wir sind nie frei. Zeit.